3, 4. Peter fliegt mit seiner Freundin Johanna nach Italien. Peter fliegt mit seiner Freundin Johanna nach Italien. Peter fliegt mit seiner Freundin Johanna nach Italien.